Achtes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Ganz Stargrod geleitete den Leichnam der Barossos zur Kirche. Der Trauergottesdienst wirkte infolge des Verhaltens des Diakons grauenhaft. Jedes Mal, wenn Apilla seinen Mund öffnete, versagte ihm die Stimme und brach in Tränen aus. Sein Schluchzen, das man der ganzen Kirche hörte, erfüllte aller Herzen mit tiefer Trauer. Nur während der Leichenrede, die einer der Priester hielt, bezwang Apilla seinen Schmerz, hörte aufmerksam zu und weinte nur ganz leise in sein Taschentuch. Als er doch aus der Kirche heraustrat und all die Plätze sah, über welche er so viele Jahre an der Seite der Barossos gegangen war, da fühlte Apilla das Bedürfnis, nicht nur zu weinen, sondern zu heulen und zu schreien. Mit dem Weh, das seine Brust zu zersprengen drohte, einen Ausweg zu schaffen, sang er: »Heiliger, Unsterblicher, erbarme dich unser!« Aber mit einer derartigen Stimmgewalt, dass eine blinde, 100-jährige Frau, die beim Herannahen des Trauerzuges von ihren Enkeln vor das Tor geführt worden war, damit sie sich vor einem Sarge neige, plötzlich die Hände zusammenschlug und in die Knie sinkend rief: »Oh, er hört es! Gott, der Herr hört es, wie Apilla zum Himmel schreit!« Da war auch schon der von einem Graben und einer Weidenhecke umgebene Friedhof, auf dem der Barosso abends so gerne spazieren gegangen und dessen Instandhaltung ihm so sehr am Herzen gelegen. Der Sarg wurde durch das dunkle Tor getragen, die letzte Litanei war gesungen. Die weißen Leinenseile rollten den Erdhügel hinab und spannten sich über den finstern Abgrund des Grabes. Noch ein Augenblick und es ertönt das letzte Amen. Der Sarg sinkt in die Tiefe. Aber vorher sollte sich noch etwas ereignen, was niemand erwartet hatte. Apilla, der schon so viele Male in seinem Leben die Stargrotter in Staunen versetzte, fühlte sich gedrungen, es auch dieses Mal zu tun, und zwar auf eine ganz neue Weise. Bleich und starr streckte die Hand gegen einen der Totengräber aus, welche die Seile festhielten, und rief wehmütig zu den Priestern überblickend: »Ihr Väter, ich bitte euch, wartet noch etwa. Ich will nur ein paar Worte sprechen.« Der schluchzende Zacharie gab den Totengräbern hastig ein Zeichen, streckte dem Diakon beide Hände entgegen und segnete ihn. Ganz in Tränen gebadet, wischte sich Apilla mit seinem baumwollenen Taschentuch die mit roten Flecken bedeckte Stirn und stammelte mit krampfhaft verzerrten Lippen: »Ihr war in der Welt und die Welt kannte ihn nicht.« Und dann fand er keine Worte mehr, wurde feuerrot und mit einem wilden Blick aus seinen entzündeten Augen, der den Worten nachzujagen schien, die für ihn in der Luft geschrieben standen, rief er drohend: »Es werden ihn alle sehen, die ihn zerstochen haben.« Und damit warf er eine Handvoll Erde auf den Sarg, nahm hastig das Ticharion ab und verließ den Friedhof. »Ihr habt ja schön gesprochen, werter Vater Diakon«, flüsterte ihm der Zwerg unter Tränen zu. »Der Geist Savilischs war über ihn gekommen«, antwortete ihm Zacharie, während er sein Messgewand ablegte. Ende des achten Kapitels, gelesen von Schalkmar.